1 Live. Plan B. Mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Anders abbiegen, vorher abbiegen. Yo, what's happening? What's going on? Word up! Black attack. Check it out! Represent. EPC is doing the bitch! Come on, check it! About to set this shit off. Hold up. Let's get it poppin'. Let's get it poppin'. Broadcast! Google attack. Be doing it to catch something awful. Black attack, got that. Delivery by the joyful. I'm on my way to cloud nine. Cousin, is you with me? Come on, forget the foolish mind. The niggas that wanna stick me. Cause without no rehearsing shit, I guess it on. Spark up the trunk while Sean drops the bomb. I feel beef flowing through my spinal. When it's time to drop the vinyl, I make sure all lyrics is final. Death like the squad, stay spitting butter. No other nigga could ever touch the style that makes you stutter. Black be rough, hard to stop. Nigga outlast talker, and niggas is mad cause my crown they can't conquer. I'm conquering my crown, and that's really very silly. Really, very silly. Should be coming from all angles, turn triangles into hexagons. Black never accept the bronze, swarm like Decepticons. Expected the bomb, these whack niggas rapping. So it's time to get the rhyming while my click handle the clapping. It's showtime like Apollo Saturday night. And while you over there, I'm at your crib serving your wife, right? In and out, hit and run, you know my steelo. Creeping like MacGyver, so my shit be on the D-Lo. I need that weed, bro, so I can proceed, though. They need to make it legal before I start barking like a beagle. And we know they don't really want to see me shine, but you can come and ride the pony, cause my shit genuine. I'm outspoken, speak the broken language like Smooth and Trigger. Hopping out my man joint, they still like dash that nigga. So how you figure what you got is raw like what I got in this Philly. Trying to conquer my crown now, son, that's really, really very silly. Silly. Very silly. Yo, if you worked on 8 tracks at the same time, could you manage? Son, I rock on 48 tracks at once and do damage. Set it? That's my specialty. Off the top, diggy. Fuck the reruns. Brand new to rock the whole city. Opposite of shitty, son, I'll be ready to rep when it's time, though. Should be tighter than your average, but don't bite the rhyme, no. Shit contagious like mono. Illied out like Movado. This light-skinned nigga, keep the beanie, Grace Milano, blaze the hydro. I'm about to war with all competition. Black shit heavy like Mickey Thompson's on a Ford Expedition. Over 98, NXX, brand new with BBS's. Pick one, but still can't compare to the raw black possessors. World ball, black attack, hold up. 9-7 and beyond. I'm conquering my crown, and that's really very silly. Big two, the guy too. Yeah, no professional, fight down, hold up. I'm conquering my crown, and that's really very silly. Anders abbiegen, vorher abbiegen. Wie oft habe ich das gehört? Konzertgänger, die mir berichten, sie seien zuletzt durch puren Zufall auf einer Veranstaltung gelandet, die sie im Grunde von sich aus nie besucht hätten. Irgendjemand hatte sie mitgeschleppt. Und so standen sie da plötzlich bei DJ Ötzi. Oder aber sie hörten beim Vorbeischlendern aus irgendeinem Laden spät nachts noch Musik, gingen hinein und sahen dann diesen oder jenen auf der Bühne, von dem sie nie zuvor gehört hatten. Der Hamburger Cosmic DJ erzählte mir zuletzt, seine Mutter habe ihn irgendwann vor Jahren mitgeschleift auf ein Konzert von Esbjörn Svensson. Dabei blickte er mich an und sagte, Jazz? Ich? Nie. Aber der Svensson, der gefiel mir, sagte Cosmic DJ. Manche Leute wiegeln allerdings insbesondere dann ab, wenn es um Konzerte von Künstlern geht, die sie vor Urzeiten schon einmal gesehen haben. Kenne ich, sagen sie dann, hab ich damals gesehen, brauche ich kein zweites Mal. Oder aber, früher waren die gut, aber heute? Zugegeben, genau diese Frage stellte sich mir zuletzt auch. Soll ich? Soll ich nicht? Durch Zufall eher war ich aufmerksam geworden auf die Leverkusener Jazztage, eben in Leverkusen. Zufall heißt in diesem Fall, dass ich einen Bauzaun passierte und die entsprechenden Plakate dort hängen sah. Kein Einzelfall. Plakate beachte ich auch im Facebook-Zeitalter durchaus noch aufmerksam. Auch in Unterführungen entwickle ich gerne so etwas wie einen Tunnelblick der etwas anderen Art, um dort angebrachte Plakate sofort als solche zu identifizieren und, so gut es geht, dann auch zu lesen. Meistens allerdings sind die fraglichen Veranstaltungen längst verstrichen. So etwas kann mich maßlos ärgern. Ich gebe dann Gas, schlage aufs Lenkrad und stoße Flüche aus, die ich hier besser nicht wiedergeben möchte. Anders abbiegen, vorher abbiegen. Leverkusener Jazztag. Dieses Jahr ist alles anders. Die Veranstaltung, inzwischen verstrichen, steht noch bevor, als ich vor etwa 2 Wochen eins der entsprechenden Plakate in Augenschein nehme. Und nicht schlecht staune. John McLaughlin ist angekündigt mit seiner mir völlig unbekannten Band The Fourth Dimension. Seine Platten mit dem Mahavishnu Orchestra liegen Jahrzehnte zurück. Damals, etwa 1970, konvertierte der britische Gitarrist zum Hinduismus und sah sich als Instrument Gottes. Zitat: Kosmische Musik durchdrang mich. Nicht ich musizierte, es wurde auf mir gespielt. Für eine Weile lebte McLaughlin in New York, spielte dort in der Band des Schlagzeugers Tony Williams und hauste in einer Wohnung fast ganz ohne Mobiliar und ohne Fernsehgerät. Diese Stadt vernichtet Menschen zum Spaß und frisst Wahnsinnige, Alkoholiker und Rauschgiftsüchtige zum Frühstück, behauptete McLaughlin und fand Zuflucht in der Religion und eben in der Musik. Viele, übrigens das Magazin Der Spiegel auch, erhoben McLaughlin zu jener Zeit zum besten Gitarristen der Welt. Für mich war er das ebenfalls, insbesondere nach dem Tod von Jimi Hendrix. Aber was taugt solch ein Attribut? Was taugt es heute? Die Frage nach dem Erst-, Zweit- oder Drittbesten auf der Gitarre, der Ukulele oder dem Hackbrett, wer will das noch wissen? Niemand. Kann der inzwischen 70-jährige Musiker dem aktuell herrschenden Treiben noch auch nur geringe Impulse mit auf den Weg geben? Nimmt er seinerseits welche auf? Wohl kaum, denke ich, und finde auch im weiteren Verlauf meiner Überlegungen nicht den geringsten Grund, mir ein Konzert von John McLaughlin im Jahre 2012 anzusehen. Nun kann, wo vermeintlich nichts ist, bekanntlich alles passieren. Und womöglich eben deshalb entschließe ich mich, der John McLaughlin-Vorstellung dann doch beizuwohnen. Anders abbiegen, vorher abbiegen. Das Forum in Leverkusen. Zunächst hatte ich mich verfahren und befand mich urplötzlich in einem größeren Rudel Wiener Fußballfans, die ihren Club Rapid begleiteten. Dann fand ich einen Ortskundigen. Kreisverkehr, sagte der. Vorher abbiegen. Und dann war ich da. Der Saal fasst grob geschätzt sicherlich etwas mehr als 1000 Besucher. Ausverkauft ist er an diesem Abend nicht, aber eben doch sehr gut besucht. Voll. McLaughlin gibt einen Gutteil seiner Stücke mit markanten Riffs einen rasant rockenden Rahmen, innerhalb dessen seine Soli nichts von ihrer früheren Präzision und Schnelligkeit eingebüßt zu haben scheinen. Spielerisch wirkt das. Seine Band ist perfekt. Der Keyboarder übernimmt gelegentlich den Part des zweiten Drummers. Auch perfekt. Zwei oder auch drei Balladen. Hier empfinde ich Loughlins Spiel als etwas unsentimental, zu technisch. Sein Ton ist mir persönlich zu scharf. Fazit. Ziemlich gut. Das Konzert freilich, dies als Einschränkung, hätte so vermutlich auch vor 40 Jahren über die Bühne gehen können. Am Merchandise-Stand gibt es zahlreiche McLaughlin-CDs der jüngeren Zeit. Mir fällt allerdings kein wirklich zwingender Grund ein, den Tisch hier jetzt in Tabula Rasa-Manier halb leer zu kaufen. Vielleicht aber doch immerhin ein Album, das ganz neue aus 2012. Ich tue es, ja. Seine alten Platten hatte McLaughlin früher auf dem Labelriesen Columbia veröffentlicht. Das jetzige Label hat seinen Sitz in Monaco. Media Stars, so heißt es, nie zuvor gehört, offen gestanden. Der Verkäufer hinter dem Stand ist Brite, ganz sympathisch. Ich nehme ein zweites Album in die Hand, eins aus dem Jahr 2010. Wenn das nun besser ist als das gerade von mir gekaufte neue Album, überlege ich, was dann? Ich schaue, was noch da ist und ziehe die Tiefgaragenunkosten ab. Der Abend wird teurer als erwartet. Jetzt besitze ich also bereits zwei neue Alben von John McLaughlin. Und muss damit rechnen, dass womöglich beide mir absolut nicht gefallen werden am Ende des Tages. Spätwerke, sogenannte, können mitunter so fürchterlich missraten sein. Es gibt auch niemanden, den ich fragen könnte. Normalerweise kenne ich immer hier oder da jemanden, der Bescheid weiß. Freunde, Bekannte, jeder kennt das. Irgendwen trifft man immer. Mann, ja, aber nicht ich, nicht hier. Die Leute kommen von überall her, aus Bonn, Saarbrücken, Kassel. Vielleicht bin ich ganz einfach 40 Jahre zu spät, denke ich, und beginne mich zu fragen, was innerhalb dieser Zeit womöglich grundfalsch gelaufen ist. An welcher Kreuzung hättest du vielleicht doch anders abbiegen müssen? Merkwürdig, bei Coldplay- oder Radiohead-Konzerten stellen sich mir solche Fragen nie. Anders abbiegen, vorher abbiegen. Übrigens hat der Veranstalter vor Konzertbeginn mitgeteilt, dass John McLaughlin im Anschluss an das Konzert auch noch Autogramme geben wird. Er müsse sich nur kurz umziehen, wird mitgeteilt. 20 Minuten Wartezeit sollten Interessierte daher schon in Kauf nehmen. Das Konzert ist vorüber. Unschlüssig stehe ich im Saal herum. Übrigens hat der eine brillante Akustik. Vor dem Merchandise-Stand bildet sich eine riesige Menschenansammlung. Ich werde mal nach Hause fahren, denke ich, und betrachte noch einmal die beiden McLaughlin-CDs, deren Cover-Artwork ich einfach nur schrecklich finde. Dann reihe ich mich irgendwie doch ein in die große Traube an Menschen, die auf John McLaughlin warten. Das ist hier dein privates Ding, sage ich mir. Das geht niemanden sonst etwas an. Da kannst du dir jetzt auch noch ein Autogramm vom besten Gitarristen der Welt holen, den das Leben inzwischen von Columbia hin zu Mediastars mit Sitz in Monaco geführt hat. Es dauert gefühlt ewig. Dann endlich erscheint McLaughlin und setzt sich auf einen Stuhl. Er hat schlohweißes Haar, spricht gebrochen Deutsch und kokettiert, wie sich zeigen wird, gerne damit. Mit nahezu jedem der Autogrammjäger hält er ein vergnügliches Schwätzchen. Wenn das so weitergeht, stehe ich hier noch um 2 Uhr nachts. Sie haben mein Leben verändert. You changed my life. Diesen Satz höre ich unentwegt. Dann erkundigt McLaughlin sich nach der genauen Schreibweise von Christoph, Johannes, Christiane und so weiter. Einer meiner Nachbarn in der Menschentraube kommt aus Dillingen im Saarland und hat geschätzt 15 Alben unter dem Arm. Er wird nach Lage der Dinge vor mir dran sein. Egal. Ich fühle mich wie ein Teenager. So hartnäckig. Ohne Autogramm werde ich hier nicht aus dem Saal gehen. Cause anders abbiegen, vorher abbiegen. Inzwischen spricht McLaughlin mit dem womöglich jüngsten Besucher des heutigen Konzerts. Janne heißt er und ist 12 Jahre alt. McLaughlin horcht ihn gründlichst aus mit seinem gebrochenen Deutsch und erkundigt sich, ob Janne ein Instrument spielt. Ja, er ist Drummer. Ein Schlagzeuger also, sagt McLaughlin, und amüsiert sich minutenlang über die deutsche Übersetzung für das Wort Drummer. Schlagzeuger. Schon auf der Bühne eben hat er sich darüber köstlich amüsiert. Und das Wort so oft in den Mund genommen, dass ich selber irgendwann kurzzeitig glaubte, der Begriff Schlagzeuger beschreibe in Wahrheit die schwere körperliche Arbeit eines Fabrikarbeiters im 19. Jahrhundert. Schlagzeuger. Die Menschen damals arbeiteten als Schlagzeuger und lebten in einfachen Lehmhütten. Der Typ aus Dillingen mit seinen 15 Alben hat sich Gott sei Dank gerade nach draußen verdrückt. Er will eine Zigarette rauchen. Heute Nacht wird er irgendwo an der Autobahn im Wagen pennen. Das hat er mir eben noch anvertraut, wie früher. Und dabei schallend gelacht. So wie vor 40 Jahren also. Erneut habe ich mich kurz nach seiner Bemerkung gefragt, ob in diesen 40 Jahren eigentlich alles richtig gelaufen ist. Hättest du vielleicht doch irgendwo abbiegen sollen, anstatt jetzt hier seit einer geschlagenen Dreiviertelstunde auf ein Autogramm zu warten? Egal. You changed my life, höre ich, nachdem Janne gegangen ist, nun einen anderen Besucher sagen. Er trägt einen Doppelnamen, Friedrich Wilhelm. McLaughlin lässt sich das exakt in aller Ruhe buchstabieren. Und das dauert. Dann endlich stehe auch ich unmittelbar vor ihm. Er reicht mir die Hand. Good evening, Mr. McLaughlin, sage ich. Der beste Gitarrist der Welt. Irgendwann einmal. Der beste der ganzen Welt. Reicht mir die Hand. K-L-A-U-S. Klaus buchstabiere ich und bekomme meine Widmung. Womöglich 40 Jahre zu spät. Aber spielt das jetzt noch eine Rolle? Anders abbiegen, vorher abbiegen. Das übrigens ist er, gerade gelaufen, John McLaughlin. Now Hear This, sein diesjähriges Album daraus, Transfusion. Wenn ich das geahnt hätte. Seit Tagen nun sitze ich zu Hause und ziehe ein ums andere Mal alte Platten aus den Regalen, die man mal mehr, mal weniger allesamt dem Jazz-Genre zuordnen kann. Und suche nach immer neuen Brücken ins Hier und Jetzt. Nach Verbündeten. Jeder tut das. Jeder sucht Verbündete. Und einer ist Brian Ferry, der Aufnahmen seiner Solo- wie auch Roxy-Music-Phase mit dem Brian Ferry Orchestra neu oder besser altneu inszeniert und mit dem Albumtitel gleich ein gänzlich jazzgeprägtes Zeitalter ausruft: The Jazz Age. Don't Stop the Dance, ein Titel aus dem The Jazz Age, betitelten Album vom The Brian Ferry Orchestra. Anders abbiegen, vorher abbiegen. Der Zufall will es, dass ausgerechnet Big Band Jazz den Weg derzeit wieder und wieder kreuzt. Lange nicht mehr sind mir im Zeitraum eines Jahres so viele auch und gerade neue Themen aus insbesondere diesem Bereich aufgefallen. Oft mit satten Bläsersätzen, von denen ich schon früher eine Zeit lang glaubte, damit ließe sich die Welt vielleicht noch am ehesten aus den Angeln heben. Liegt vielleicht an dieser biblischen Geschichte rund um Jericho und dessen Mauern, die nach Tagen unter der Wucht von Posaunen und Kriegsgeschrei angeblich eingestürzt sein sollen. Nach außen allerdings und nicht nach innen die Mauern, warum auch immer. Und überhaupt, alles um Jericho herum Berichtete steht, wie ich inzwischen weiß, auf recht tönernen Füßen. Deshalb ist dies übrigens auch keine Politsendung geworden. Mauern einreißen, alles auf den Kopf stellen mit Gebläse, alle vom Hof jagen, die uns die Brotkrumen vom Tisch der Banken und Konzerne zuwerfen. Solcherlei Schlagworte geisterten mir durch den Kopf. Auch übrigens wegen John McLaughlin. Ist das nicht sonderbar? Dann aber, einen Abend später, derselbe Tatort, Forum Leverkusener Jazztage. Der Pianist Paul Kuhn wurde auf die Bühne geführt. 84 Jahre alt. Ein kleiner Mann auf inzwischen ein wenig wackeligen Knien. Vornübergebeugt, große Sonnenbrille auf der Nase. Als er endlich am Flügel saß, seinen Swing zelebrierte, seine Geschichten erzählte, seine Stimme erhob und sanft anfing zu singen, hatte sich das mit den einstürzenden Mauern erledigt. Später am Abend, Klaus Doldinger hatte mit seiner Band Passport die Bühne betreten, traf ich tatsächlich einen guten Bekannten, den ersten hier im weiten Rund. Mit leuchtenden Augen erzählte er mir, wie er vor vielen Jahren mit der Band des Saxophonisten Pharoah Sanders in einem Hotel gemeinsam gekifft hätte. Oh ja, mit berühmten Jazzmusikern kiffen, das galt früher in der Tat als so ziemlich das Beste, was dir widerfahren konnte. Ein Freund von mir hatte es eigenen Angaben zufolge damals mit dem Saxophonisten Archie Shepp getan. Irgendwann später ritt diesen Freund der Teufel, er nahm sich das Leben. Ich hatte diese Geschichte längst irgendwo abgelegt, jetzt kam sie zurück, nach all den Jahren. Klaus Doldinger überließ gerade dem Schlagzeuger und den zwei Perkussionisten innerhalb seiner Band das Feld. Den Doldinger hast du sicher schon öfter gesehen, oder? Erkundigte sich mein guter Bekannter nun. 20 Mal etwa, sagte ich, und ertappte mich erneut bei der Frage, ob ich irgendwann vielleicht nicht doch einmal falsch abgebogen war. 20 Mal Doldinger, rief mein Gegenüber aus und wirkte regelrecht erschrocken. Ich versuchte abzulenken und erzählte vom John McLaughlin-Konzert des Vorabends. Das neue Album, sagte ich, das ist besser, als ich gedacht hätte. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio. Diese Band hier kommt übrigens aus New York. Sie heißt Snarky Puppy und wird am Freitag, 23. November, im Kolpinghaus Herten Westerholt gastieren. Wer auf die Seite des Ladens gehen möchte, bitte Haus in der englischen Schreibweise. Die Zeiten ändern sich. kolpinghaus.de. 23. November, Kolpinghaus Westerholt, Snarky Puppy. Eine mitreißende Band. Alles Liebe, alles Gute, ciao.